Zwei, drei. Guten Tag, Herr Aigner. Was fehlt Ihnen denn? Tag, Frau Doktor. Ich habe seit 2 Tagen Fieber und mein Hals tut weh. Sagen Sie mal, ah. Ah. Ja, Ihr Hals ist ganz rot. Husten Sie mal. Ist es schlimm? Na ja, Sie haben eine Erkältung. Ich schreibe Ihnen ein Rezept. Darf ich rauchen? Nein, und Sie dürfen auch keinen Alkohol trinken. Ich schreibe Sie 1 Woche krank. Und kommen Sie bitte nächste Woche wieder. Ja, mache ich. Danke, Frau Doktor. Auf Wiedersehen. Gute Besserung, Herr Aigner.